Schritt D, Übung 29b. Guten Tag. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte gern Spanisch lernen. Haben Sie schon Vorkenntnisse? Nein, ich bin Anfänger. Da kann ich Ihnen zum Beispiel unseren Kurs am Dienstag und Donnerstag von 19 Uhr bis 20.30 Uhr anbieten. Ja, das passt gut. Da habe ich Zeit. Was kostet der Kurs denn? 110 Euro für ein Semester. Das geht. Das ist nicht zu teuer. Kann ich mich jetzt gleich dafür anmelden? Ja, natürlich. Sie müssen bitte nur dieses Anmeldeformular hier ausfüllen. Kein Problem. Das mache ich sofort. Hier, bitte. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg. Auf Wiedersehen und vielen Dank.